1. Jesus versichertinen, Warlick, ich sei Duke, einig von denen, die hier anwesen sind, werden den Tod nicht erfahren, bever sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. 2. Sextage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie allein auf einen hohen Berg, wo für ihren Augen verwandelt wird. 3. Sein Kleider wurden strahlend weiß, so hell, wie es kein Wascher auf Erden blicken konnte. 4. Daraufhin erschienen ihnen Elias und Moses, die sich mit Jesus unterhielten. 5. Petrus begann zu Jesus zu sagen, Rabbi, es ist gut, das wir hier sind, wir mochten drei Zelte errichten, eins für dich, eins für Moses und eins für Elias. 6. Was jedoch nicht, was a sagen sollte, sie von großer Furcht überwältigt wären. 7. Dann kam ein Wolk, die sie überschattet, und aus der Wolk ertönte ein Stimm, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. 8. Als sie sich jedoch umblickten, sahen sie plötzlich niemanden mehr bei sich außer Jesus allein. 9. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl ihnen, niemandem von dem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 10. Sie behielten dies Anweisung für sich, diskutierten jedoch untereinander, was die Auferstehung von den Toten bedeuten konnte. 11. Daraufhin fragten sie ihn, warum die Schriftgelehrten behaupteten, Elias muss zuerst erscheinen. 12. Erwidert ihnen, es stimmt, Elias kommt zuerst und wird als Wiederherstellen. Doch wie kann dann in der Schrift stehen, dass der Menschensohn VLA den und verachtet werden muss? 13. ICH versichere ich jedoch, Elias ist bereits gekommen, und sie haben ihm angetan, was sie wollten, genau wie es über ihn geschrieben steht. 14. Als sie zu den anderen Jungen zurückkehrten, sahen sie ein groß Menschenmensch am sie Hiram und Schriftgelehrt, die mit ihnen diskutierten. 15. Sobald die gesamte Menschen erblickt, waren sie erschrocken, alten herbei und begrusten ihn. 16. Erfragte sie, worüber diskutiert mit ihnen. 17. Einer aus der Mensch antwortet ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der von einem Geist der Sprachlosigkeit besessen ist. 18. Wenn dieser Geist in ergreift, krampft sich zusammen, schäumt, nirscht mit den Zahnen und wird steif. ICH bat den Jünger, den Geist auszutreiben, doch sie waren dazu nicht in der Lage. 19. Jesus erwidert ihnen, O our ungläubige Generation, why lange muss ICH noch bei euch sein? Why lange muss ICH euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. 20. Sie brachten den Jungen zu ihm. Sobald der Geist Jesus sah, zog den Jungen krampfhaft zusammen, so dass dieser zu Boden fiel und sich schaumend wälzte. 21. Jesus fragte seinen Vater, why lange dieser Zustand schon andor? Der Vater antwortet, sieht seine Kindheit. 22. Oft hat der Geist in sogar eines Feuer oder eines Wasser geworfen, in zu Toten. Wenn du jedoch etwas vermagst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. 23. Jesus entgegnet ihm, was das, wenn du etwas vermagst, betrifft, für den, der Glaubt, ist als möglich. 24. Sofort rief der Vater des Jungen aus, ich glaub, hilf meinem Unglauben. 25. Als Jesus bemerkt, dass die Mensch herbeiströmt, befahl dem unreinen Geist eindringlich, du stammeren Taubegeist, ICH befell dir, fair aus diesem Jungen heraus und carry niemals mehr in Zurich. 26. Der Geist fu unter lautem Geschrei und heftigen Krampfen aus dem Jungen heraus, so dass dieser y tot dalligen die Meisen sagten, ist gestorben. 27. Doch Jesus ergriff sein Hand, richtet ihn auf, und der Jung stand auf. 28. Als Jesus später nach Hause kam, fragten in sein Jünger unter via Augen, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben. 29. Antwortet ihnen, dies Art von Geist kann nur durch Gebet und Fasten austreiben werden. 30. Sie verließen diesen Ort und zogen durch Galila, wobei Jesus nicht wollte, dass jemand davon erfuhr. 31. den er unterweis sein Jünger und erklärt ihnen, der Menschensohn wird in die Hand der Menschen ausgeliefert. Wer denn, sie werden in Toten, doch nach seinem Tod wird er nach drei Tagen auferstehen. 32. Sie verstanden dies Osage jedoch nicht und schuten sich in Danach zu fragen. 33. Als sie in Capernaum ankamen und Jesus das Haus betreten hat, fragte o sie, worüber hat unterwegs gesprochen. 34. Sie schwiegen jedoch, weil sie unterwegs darüber gestritten hatten, wovon ihnen der größte sei. 35. Jesus setzte sich, rief dies Wolfjünger zu sich und sagt ihnen, wenn jemand der erste sein mokti, muss er der letzt von allen und der Diener alle sein. 36. Stellt ein Kind in Eier mit, nahm es in sein Arm und sagt zu ihnen, 37. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. 38. Johannes sagt zu ihm, Meister, wir haben jemanden gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir haben es ihm verwehrt, weil nicht zu unserer Gruppe gehört. 39. Jesus erwidert, hindert ihn nicht daran, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder vollbringt, wird sogleich schlecht über mich reden können. 40. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. 41. Warlich, ich sage euch, wer euch Orchner einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil Christus angehört, wird seinen Lonkinsvolls verlieren. 42. Wer jedoch einem dieser Kleinen, dien mich glauben, anstoss bereitet, für den wer es besser, wenn ihm ein Mühlstein den Hals gelegt und ins Meer geworfen wird. 43. Wenn dein Hand dich zur Sünde werfet, so hack sieb. Es ist besser für dich, verstammelt ins uig Leben einzugehen, als mit bei den Handen in die Holly zu gelangen, in das unloschbar fuhr. 44. Dort, wo wem nicht stirbt und das fuhr niemals erlischt. 45. Und wenn dein fast dich zur Sünde werfet, so hack in ab. Es ist besser für dich, lahm ins uig Leben einzugehen, als mit bei den Fassen in die Holly geworfen zu werden. 46. Dort, wo wem nicht stirbt und das fuhr niemals erlischt. 47. Wenn dein Orge dich zur Sünde werfet, so rees es aus es ist besser für dich, ein Orgig in das Reich Gottes einzugehen, als mit bei den Orgen in die Holly geworfen zu werden. 48. Dort, wo wem nicht stirbt und das fuhr niemals erlischt. 49. Den jeder Word dirch fuhr gesalzen werden. 50. Sols ist gut, doch wenn das Sol sein Wurzkraft verliert, womit wollt es wiederherstellen? Hat Sols in Uken bewort den Frieden untereinander.